Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 4, Vers 7 bis 8. Glücklich ist der, dessen Ungehorsam vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet. Gott segne dieses Wort. Befreiung. In diesem Bibeltext hier aus dem Römerbrief lernen wir mehr über die Befreiung, genauer gesagt die Befreiung von Sünden. Und hier schreibt eben Paulus der römischen Glaubensgemeinde, sie daran zu erinnern, dass wir eben befreit sind durch das, was unser Jesus Christus getan hat, ja, durch unseren Glauben an das, was unser Jesus Christus getan hat. Wir sind befreit. Und er wiederholt, dass wir dann glücklich sind, denn unsere Schuld ist durch das, was Jesus Christus getan hat, zugedeckt, ja, wie es schreibt, und der Herr rechnet die Sünden uns nicht mehr an. Also das heißt eben, dass wir, die wir uns abgewendet haben von der Sünde, mit Gottes Hilfe, ja, dass wir als reuige Sünder, das ist wichtig, dass wir als reuige Sünder zu Christus kommen, also verstehen, dass wir reuige Sünder sind und dass wir uns abwenden von der Sünde und eine persönliche Beziehung mit Jesus eingehen und er uns dann hilft. Ja, er befreit uns, er hat uns befreit von der Sünde, aber wir tun gut daran zu verstehen, dass, wie Paulus das hier schreibt, eben Gott sich, wenn wir eben unsere Sünden Jesus Christus bekannt haben, wir haben gesagt, lieber Jesus, ich habe gesündigt und ich bitte dich, mir zu helfen, dass ich mich abwende von der Sünde und dass du mir hilfst, in unserer persönlichen Beziehung zu wachsen, dann wird unser Jesus Christus das immer beantworten, in einer Art und Weise, die je individuell ist, ja. Weil unsere Hintergründe, also unser Leben, bevor wir zu Jesus Christus gekommen sind, ja, unser neues Leben empfangen haben, ist ja sehr unterschiedlich. Und manchmal ist das eben, dass wir ihm, ja, Jesus die Zeit geben müssen, uns zu befreien von der Sündhaftigkeit. Es ist eben so, dass es eben auf den Glauben ankommt, ja, dass wir verstehen, dass das nur in und durch unseren Glauben an Jesus Christus ist, durch das, was er für uns getan hat, dass Christus uns befreit hat. Ja, Jesus Christus hat uns befreit von der Sünde. Und mit der Zeit, das kann auch eine Zeit dauern, dass wir verstehen, dass wir uns abwenden vom Bösen und je mehr und mehr wir uns Christus zuwenden, desto mehr haben wir dann diese Herzensangelegenheit, die Jesus Christus uns gibt. Wie sich das immer ausdrückt, ja, das Glücklichkeitsgefühle, es kann sehr, sehr viel Verschiedenes sein. Aber es kann auch manchmal eine Zeit dauern. Und am wichtig ist zu verstehen, dass wir eben wissen, dass Jesus uns vergeben hat. Was nicht bedeutet, dass wir uns immer wieder der Sünde zuwenden wollen. Aber er hilft uns, uns abzuwenden, wenn wir damit Schwierigkeiten haben. Wichtig ist, immer wieder zu Jesus zu kommen, in Gottes Wort, in sein Wort zu gehen. Und er hat uns befreit. Und irgendwann haben wir dann auch, verstehen wir, Mensch, Gott ist ja für mich, der ist ja gar nicht gegen mich. Oder irgendwie sowas, ja. Und irgendwann merken wir das und das ist eben dieses Glücklich, was hier Paulus eben beschreibt. Denn wenn Jesus Christus uns vergeben hat, dann macht es keinen Sinn, dass wir uns selber zum Beispiel nicht vergeben oder dass wir anderen nicht vergeben. Ja, das ist wichtig, dass wir das tun, uns selber vergeben und dass wir anderen Menschen vergeben. Auch sehr, sehr wichtig. Also, Jesus Christus hat uns befreit und Jesus Christus ist die Befreiung. Lieber Jesus, wir danken dir hier für das, was du getan hast, dass du uns befreit hast von aller Schuld und Sünde. Und wichtig ist, dass wir tagtäglich zu dir kommen in Gottes Wort und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. und dass der Heilige Geist uns ins Herz spricht, was wir nun zu tun haben. Manchmal kann es sein, dass wir gar nicht mehr weiter wissen. Das ist auch in Ordnung, aber wichtig ist einfach, dass wir uns dir zugewandt bleiben. Ja, manchmal ausrufen, helf mir Jesus, bitte helf mir Jesus. Und manche Sachen dauern eben eine Zeit. Und wir danken dir für all das, was du für uns getan hast. Wir beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.